Kapitel 7 Vincents Herz pochte wie wild, als er den kurzen Fußweg von seiner Pension zum Treffpunkt zurücklegte. Das Pochen legte dann noch einen Zahn zu, als er Adam in einem legeren Hemd und seiner alten Jacke neben der Tür lehnen sah. Vincent war auf ihrer Fahrt zurück nach Eberswalde überrascht gewesen, dass Adam von sich aus noch einmal nachgefragt hatte, ob sie heute Abend reden könnten. Adam kannte da eine Bar, hatte er gemeint. Und jetzt hatte sich Vincent schnell in der Pension frisch gemacht, sein Aussehen viel zu sehr überdacht und war mit einem flauen Magen zur besagten Adresse gekommen. »Hey«, empfing ihn Adam mit diesem verflucht charmanten Lächeln, das Vincent früher schon immer in den Wahnsinn getrieben hatte. »Und das ist die beste Bar von Eberswalde, oder wie?« versuchte sich Vincent an einem Scherz, als er das alte Gemäuer betrachtete. »Wohl eher die einzige«, schmunzelte Adam und hielt ihm auch schon die schwere Holztür auf. Wenn Vincent es nicht besser gewusst hätte, hätte er vermutet, dass Adam sich bei ihm einschleimen wollte. Adam verschwand an der Bar und Vincent konnte sich im Inneren des Lokals umsehen. Glamourös war es sicherlich nicht, war es nur ein etwas größeres Wohnzimmer mit einer schmalen Theke und gerade 7 Tischen, aber es erinnerte Vincent an die Dive-Bars in Berlin, die er und sein Saarbrücken-Adam während ihrer Studiezeit immer besucht hatten. Adam kehrte mit 2 Flaschen Bier zurück und sah schon sichtlich nervöser aus als noch vor einigen Augenblicken, als er Vincent an der Tür empfangen hatte. Er setzte die Flaschen auf dem etwas klebrigen Bartisch ab und schaute Vincent erwartungsvoll an. Vincent war froh, dass sie etwas abseits saßen. Für die Unterhaltung, die jetzt anstand, brauchte er kein Publikum. Außer ihnen war nur eine 3-köpfige Gruppe hier, die gleich vorne an der Theke saß. Nicht, dass es irgendetwas einfacher machen würde. »Wir müssen auf jeden Fall nochmal mit diesem Matrosen von der Edwina reden, wenn der vorbestraft ist«, murmelte Adam unwirsch und Vincent wollte fast albern auflachen. Er hatte wirklich keine Lust auf angestrengten Smalltalk, besonders da sie wussten, für welches Gespräch sie sich eigentlich getroffen hatten. Victor hatte heute Nachmittag bei dem damals zuständigen Revier angefragt, ob die uns irgendetwas Genaueres sagen können. »Mal sehen«, tat Vincent ab und Adam nickte. »Sorry wegen heute Nachmittag«, brachte Adam plötzlich kleinlaut hervor, »dass ich dich so angegangen bin.« Vincent nickte nur. Er brauchte nicht zu erwidern, dass es schon okay war und nicht so schlimm, denn es war wirklich daneben gewesen, vor den Kolleginnen und Kollegen so persönlich zu werden. Besonders nicht vor Victor und Viola, den beiden Tratschtanten vom Dienst. Es war lange still zwischen ihnen und Vincent realisierte, dass Adam hier nicht den ersten Schritt machen würde. »Was stand eigentlich in dem Brief, den du mir geschrieben hast?«, stellte Vincent die Frage, die ihm nun schon ewig unter der Zunge brannte. Adam pulte am Etikett seiner Bierflasche. »Ich habe da geschrieben, dass ich nicht mehr bei der Kripo arbeiten kann.« »Aber wieso?« »Wegen allem«, sagte Adam bedeutungsschwanger. Vincent dachte an die Zeit vor 2 Jahren zurück. Er hatte Adam die ganze Zeit über gemocht, das war klar, aber das hieß ja nicht, dass es nicht auch anstrengend mit ihm gewesen war. Adam war damals so reizbar gewesen, offensichtlich krank. Nur Vincent wusste, dass es mit diesen sonderbaren Tabletten zusammengehangen hatte, die Adam sich täglich einschmiss. »Das mit den Tabletten war scheiße, da hattest du also recht«, gab Adam betrübt zu, als hätte er Vincents Gedanken gelesen. »Ich war da immer so schlecht drauf.« »Ja, das warst du«, bestätigte Vincent sanft. Er wollte Adam nicht herausfordern oder provozieren oder irgendwas, aber Adam sollte wissen, dass Vincent das alles nicht kalt gelassen hatte. Im Gegenteil. »Naja, das wollte, musste ich loswerden«, stolperte Adam durch seine Erklärung. »Das damals im Auto, nach dem Grutzgefall.« »Adam, du musst nicht...« »Fuck, das tut mir bis heute so leid«, unterbrach Adam. »Scheiße, habe ich mich jemals bei dir dafür entschuldigt?« Vincent sah ihn mitleidig an und sagte nichts. Es war Antwort genug. »Ich habe dir dafür längst vergeben«, erwiderte er stattdessen kleinlaut. »Ja, aber trotzdem«, beharrte Adam harsch. »Stell dir mal vor, das wäre schlimmer geworden. Dann war dann ja auch noch diese Sache mit diesem Andreas Franke oder wie der hieß aus diesem Gasthaus.« Vincent erinnerte sich, wie Victor ihm eines Tages nach Adams Abgang von dem Angriff erzählt hatte, wie Adam den Zeugen angeschrien und schließlich sogar geschlagen hatte, bis er bewusstlos geworden war. Seitdem hatte sich Vincent gefragt, was er wohl getan hätte, wenn er dabei gewesen wäre, wie er Adam aufgehalten hätte und ob er überhaupt etwas hätte tun können. »Nicht auszudenken, wenn ich das bei dir gemacht hätte oder, um Gottes Willen, bei den Mädchen oder so«, redete sich Adam in Rage und Vincent konnte an seinem Ton hören, dass er mit den Tränen kämpfte. Vincent legte behutsam eine Hand auf Adams. »Hey, es ist alles gut, ist doch nichts passiert.« Adam betrachtete erst ihre Hände und blickte dann zu Vincent auf. »Ja, aber es hätte passieren können«, schniefte er schließlich. »Aber ich nehme die nicht mehr, keine Sorge. Ich habe einen Entzug gemacht und bin seitdem in Therapie. Hat echt geholfen.« Vincent lächelte sanft. »Das ist schön zu hören.« Eine Weile ließ er seine Hand noch auf Adams liegen, was die Schmetterlinge in seinem Bauch wieder zum Leben erweckte. Adam schaute ihn dabei so sanft an, als wollte er ausdrücken, dass es ihm genauso ging. »Wieso hast du mir das nicht direkt gesagt? Oder mich angerufen? Warum in einem Brief?« »Weil ich das alleine machen musste.« »Hättest du ja...« »Ich kenn dich«, sagte Adam, nicht ohne einen Anflug von Stolz. »Du hättest mir reingeredet und versucht, mir zu helfen.« »Adam«, wollte Vincent protestieren. »Das ist keine schlechte Eigenschaft«, beteuerte Adam schnell, »aber ich musste das alleine schaffen. Ich konnte mich von nichts und niemandem ablenken lassen, nicht von der Arbeit und auch nicht von dir. Es musste mein eigener Erfolg sein, so dämlich wie das klingt.« »Das klingt nicht dämlich«, antwortete Vincent fest, und er meinte das auch so. Bis eben war er, ehrlich gesagt, etwas beleidigt gewesen, dass Adam nicht das Gefühl gehabt hatte, schon früher mit ihm darüber sprechen zu können, aber Vincent konnte seine Motivation verstehen. Auch Viktor und Marian und Pavlak, die hätten mir reingeredet. Gesagt, dass ich es doch parallel zum Job hinkriege und ich nicht gehen soll, weil die Personaldecke gerade furchtbar dünn ist, äffte Adam in einer aufgesetzten Stimme nach. Vincent schmunzelte traurig, damit hatte Adam vermutlich recht. Ich brauchte den Abstand, aber nicht von dir, fügte Adam mit Nachdruck hinzu, wodurch Vincent aufblickte. Aber du hast doch... In dem Brief habe ich dich darum gebeten, dass du mir ein bisschen Zeit gibst, dich dann aber jederzeit bei mir melden kannst, weil ich... Vincent zog fragend die Stirn kraus. »Weil du was?« Adam musterte ihn. Sein Mund öffnete sich leicht, als wollte er etwas sagen. Aber dann schien er es sich anders zu überlegen. Er lächelte nur verlegen in sich hinein und legte eine Hand in seinen Nacken. Vincent hatte diese Geste schon immer bezaubernd gefunden. »Mann«, brummte Vincent und nahm einen großzügigen Schluck aus seiner Flasche. »Jetzt wünschte ich wirklich, ich hätte diesen Brief gesehen.« Es war ein seltsames Gefühl, fand Vincent. Über die letzten 2 Jahre hatte er sich gut in seine Wut und Enttäuschung flüchten können. Es war ein Ausweg gewesen, um mit der Gesamtsituation klarzukommen. Es war Adams Schuld. Er war ohne ein Wort gegangen. Darauf konnte Vincent sauer sein. Aber jetzt die Wahrheit zu erfahren, dass Adam sich erklärt hatte und der Brief nur auf irgendeine Weise abhanden gekommen war, hinterließ eine Leere in Vincent. Er konnte nicht mehr wütend sein auf Adam, hatte er ja an sich nichts verbrochen. Und das Fehlen der Wut machte ganz anderen Gefühlen wieder Platz, die Vincent gerade so gar nicht gebrauchen konnte. »Und ich hab echt gedacht«, dachte Vincent laut. Er seufzte und betrachtete Adam traurig. »Weißt du, besonders früher ist es mir oft passiert, dass Männer, die ich mochte, mit mir rumgemacht oder mit mir geschlafen haben, nur um dann am nächsten Morgen aufzuwachen und abzuhauen, weil ihnen eingefallen ist, dass sie doch nicht auf Männer stehen können.« Adams Gesicht zeigte blanken Horror. »Und ich weiß ja jetzt, dass du das nicht so gemeint hast«, beteuerte Vincent. »Aber an dem Tag, als du einfach weg warst, ohne dass wir noch einmal darüber geredet haben, was passiert ist, dachtest du, ich bin auch so«, vervollständigte Adam seinen Satz. Er blickte grimmig auf die Tischplatte. Vincent presste seine Lippen aufeinander. Es gab keinen Grund, diese Aussage zu widerlegen, denn sie stimmte und hatte gestimmt bis vor wenigen Augenblicken. »Also, ich bin ehrlich«, sagte Adam nach einer Weile angespannter Stille. »An dem Morgen, wo wir... Ich kann nicht sagen, was ich da dachte und ob ich überhaupt was gedacht habe. Ich war anderweitig beschäftigt.« Vincent schmunzelte über diesen furchtbaren Witz. »Aber ich habe in der Therapie viel aufgearbeitet, auch über meine Religion und meine Sexualität«, erklärte Adam dann ernst weiter, »und könnte mit sowas heute schon besser umgehen.« Vincent kniff leicht die Augen zusammen und wollte schon fragen, ob das Adams Art war, ihn erneut in sein Bett einzuladen. »Aber damals, ja, es war erstmal eine Überraschung und dann war da dieser Fall und das alles mit Eva.« Vincent zuckte zusammen, als er sich an die Details des Falls erinnerte. »Es war jetzt im Nachhinein wirklich nicht die schlauste Idee, so zu gehen, das begreife ich schon«, gab Adam belustigt zu. »Aber in dem Moment hat mich einfach alles überwältigt. Ich musste einfach weg. Wollte ich auch und ich bin trotzdem geblieben«, erwiderte Vincent benommen, sackte in seinem Sitz zurück und trank teilnahmslos sein Bier. Er würde Adam vergeben, auf jeden Fall, aber deswegen durfte er zuerst doch ein bisschen beleidigte Leberwurst spielen, wenn auch nur kurz. »Du hattest halt auch noch keine 20 Jahre Kripo-Dienst auf dem Buckel«, erwiderte Adam trocken. »Touché«, dachte Vincent. »Naja, jetzt weißt du alles«, beschloss Adam schließlich und unterstrich es mit einem Schluck aus seiner Flasche. Vincent nickte nur und betrachtete Adam eine Weile. Hier waren sie nun. Das Gespräch, was Vincent sich in so vielen verschiedenen Formen über die letzten 2 Jahre immer und immer wieder vorgestellt hatte, meistens wenn er nicht schlafen konnte oder sich besonders einsam fühlte, war einfach vorbei und Vincent hatte keine Ausrede mehr, sich nicht mit den Gefühlen, die er mit Adam verband, auseinanderzusetzen. Ganz einfach und spontan verfielen sie dann wieder in diese lockere Art zu reden. Über die nächste Stunde erzählten sie sich von den letzten 2 Jahren, was in ihrem Berufs- und Privatleben so passiert war, wie Adam zur Wasserschutzpolizei gekommen und was Vincent mit dem alten Team erlebt hatte. Vincent lachte über Adams furchtbar trockenen Humor und seine dramatischen Erzählungen. Für einen Moment war irgendwie alles gut, fand Vincent. Für einen Moment fühlte es sich an wie früher. die Sommerabende, die sie beim Grillen in Adams Garten oder auf Vincents Balkon verbracht hatten, oder die langen Autofahrten zu den Einsätzen. Und weil es sich anfühlte wie früher, klopften prompt auch andere Emotionen mit an. Emotionen, die Vincent jetzt sehr lange unterdrückt und in eine hintere Schublade seines Bewusstseins verbannt hatte. Emotionen, die er nie benannt hatte und benennen wollte, die sich aber sehr für Adams schöne Augen, seine groben Hände, die Tätowierungen an seinen Armen und seine Lippen interessierten. »Ich glaube, es wird spät«, frotzelte Vincent schließlich. Das war zwar gelogen, war es gerade erst 21 Uhr, aber auch wenn das Gespräch mit Adam überraschend gut gelaufen war, so brauchte Vincent jetzt dringend seine Ruhe. Er musste seine Gedanken sortieren. Adam zahlte ihre Getränke und holte ihre Jacken, was Vincent versuchte, nicht allzu rührend zu finden. Als sie gerade wieder auf den Bürgersteig vor dem Lokal getreten waren, hörte Vincent Adams gemurmelte Stimme hinter sich. »Sag mal, willst du noch mit zu mir kommen, einen Kaffee trinken oder so?«, fragte er verlegen mit seinen Händen in den Hosentaschen. Vincent fing Adams sanfte Augen auf und ein Elektroschock zuckte durch seinen Körper. Vincent traf es wie eine Wand, dass dieser Abend ja auch für Adam wahrscheinlich genauso wichtig gewesen war wie für ihn selbst. Vincent war im Zwiespalt. Einerseits, ja, ja, ja und nochmal ja. Seit dem Beginn ihrer Bekanntschaft hatte es sich Vincent so oft ausgemalt und gewünscht, Adam wiederzusehen, zu schauen, wie er jetzt lebte, in seiner Wohnung zu sein, mit all den kleinen Dingen, die Adam eben ausmachten. Nur er und Adam, ohne die Augen der anderen Bargänger oder Kellner auf ihnen. Dann noch andere Vorstellungen, wie sie kuschelten oder sich küssten und vielleicht sogar miteinander schliefen und am nächsten Tag zusammen aufwachten. Vincent wollte das doch so sehr. Sein Magen machte Luftsprünge bei dem Gedanken. Aber andererseits hatte er Adam auch seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Vincent hatte sich verändert und Adam auch. Es wäre also eine furchtbar dumme Idee, sich mit einem Mann, den er seit Jahren nicht gesehen oder gesprochen hatte, direkt wieder in so eine prekäre Situation zu werfen, egal wie verlockend das gerade klang. Was, wenn es wieder das gleiche wäre wie in Felo und sie trotzdem den Fall noch zu Ende ermitteln mussten? Vincent einigte sich auf einen Kompromiss. »Heute nicht«, raunte er und konnte augenblicklich die Enttäuschung in Adams Augen sehen. »Vielleicht ein anderes Mal?« »Ja, okay«, machte Adam knapp. Impulsiv trat Vincent näher auf Adam zu, hauchte ihm einen Kuss auf die Wange und legte seine Arme um ihn, was er sofort erwiderte. Vincent spürte, wie Adam leicht seufzte und seinen Kopf auf Vincents Schulter ablegte. Vincent roch den verführerischen Duft von Adams Aftershave, spürte seinen warmen, starken Körper gegen seinen und wollte ihn eigentlich gar nicht mehr loslassen. »Kannst du mir was versprechen, Adam?«, murmelte Vincent in ihre Umarmung. Vincent spürte, wie Adam gegen seinen Hals sanft nickte. »Versprich mir, dass du nicht wieder gehst«, wisperte Vincent so leise, dass niemand außer Adam es hören würde. In Gedanken fügte er hinzu: »Bitte brich mir nicht nochmal das Herz.«